Einheit 8. Berlin sehen. 1. Wörter in Paaren lernen. Sprechen Sie laut nach. Die Kreuzung und die Ampel? Ja, die Kreuzung und die Ampel. Die Brücke am Fluss? Ja, die Brücke am Fluss. Das Schloss und die Staatsoper? Richtig, das Schloss und die Staatsoper. Die Straße oder die Allee? Die Allee. Der Stadtplan oder die Landkarte? Am besten der Stadtplan. Eine Exkursion nach Berlin? Ja, eine Exkursion nach Berlin. Kirche und Dom? Kirche und Dom. In die Oper oder ins Theater? Am liebsten ins Theater. Die Kamera und die Tasche? Genau, die Kamera und die Tasche. Die Stadt besichtigen? Ja, die Stadt besichtigen. Ins Museum gehen? Richtig, ins Museum gehen. Eine Exkursion machen? Ja, genau. Eine Exkursion machen. Die Stadt besichtigen? Richtig. Die Stadt besichtigen. In die Galerie oder ins Museum? Lieber ins Museum. Touristeninformation oder Reisezentrum? Reisezentrum bitte. Mit dem Bus fahren. Ja, mit dem Bus fahren. Kino, Theater, Oper und Schloss? Ja, Kino, Theater, Oper und Schloss.